Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Zu den aktuellen Rücktrittankündigungen bezieht Bernd Schlömer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, wie folgt Stellung. Julia Schramm und Matthias Schrader haben eine Entscheidung getroffen. Das habe ich zu respektieren. Die Hintergründe dafür sind vielfältig. Es ist jedoch nicht angebracht, darüber wild zu spekulieren. Beide Statements sind in dieser Hinsicht sehr eindeutig und zeigen, dass diese persönliche Entscheidung weit über das hinausgeht, was zurzeit die Partei bewegt. Die jeweiligen Erklärungen sind verlinkt unter www.piratenpartei.de/Pressemitteilungen. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Pressesprecher Anita Möllering. Diese Pressemitteilung wurde gesprochen von Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.